Übrigens, wann und von wem wurde Moskau gegründet? 1147 vom Fürsten Juri Dolgoruki. Wir sind an dem Denkmal für ihn vorbeigefahren. Erinnern Sie sich? Das schon. Aber den Namen habe ich vergessen. Die Namen behalte ich nie.